Gerbert geht zum Fenster, blickt hinaus und baut sich dann wieder vor Ella auf. Es ging mir nicht darum, dass er wegen Drogenbesitz verurteilt wird. Ich habe es für Miss Yvonne getan. Er sollte hinter Gittern sitzen, damit ich die Daumenschrauben anziehen kann. Wo ist der Stoff jetzt? An einem sicheren Ort. Die letzte Frage war ein kleines bisschen beängstigend. Ella glaubt zwar nicht, dass Gerbert ihr etwas antun könnte, aber er hat nicht richtig gehandelt, das steht außer Frage. Wieder macht er einen kurzen Ausflug zum Fenster. Auf dem Rückweg bewegen sich seine Lippen. Er zählt. Merkt er das? Sie hat nicht den Eindruck. Er hat sie umgebracht. Vergewaltigt und umgebracht. Er, Coughlin! Du weißt doch, dass er es war! Ella fällt ein, wie Coughlin sich nach dem Kreuz an ihrer Kette erkundigt hat, ob es sich nur um ein Schmuckstück handle oder ob sie gläubig sei. Und dann hat er sie gefragt, warum sie an Gott glauben könne, aber nicht an seinen Traum. Hör mir gut zu, Frank. In diesem Zusammenhang kommt es nicht mehr darauf an, ob er sie getötet hat oder nicht. Hier in diesem Zimmer geht es jetzt nur darum, dass du versprichst, eine E-Mail an Don Tishman zu schreiben, mit dem Inhalt, dass du dich aus persönlichen Gründen beurlauben lassen willst und vorhast, in den Ruhestand zu gehen? Niemals. Er ballt rhythmisch beide Fäuste. Wenn du dich weigerst, wende ich mich selbst an Tishman und sage ihm, was du getan hast. »Der Anruf bei Anderson reicht möglicherweise nicht aus, dass man dich rausschmeißt, aber die untergejubelten Drogen mit Sicherheit. Abgesehen davon würde jede Anklage, die wir gegen Coughlin zustande brächten, derart vergiftet sein, dass selbst ein Kleinstadtanwalt wie Ball ihn raushauen könnte.« »Willst du mir das wirklich antun?« »Du hast es dir bereits selbst angetan«, ruft Ella und steht auf. »Du hast den Fall vermasselt, du hast dich selbst aufs Kreuz gelegt und mich gleich mit. Überleg doch mal, was für ein Chaos du angerichtet hast.« »Wir können ihn nicht ungestraft davon kommen lassen«, sagt Gerbert. Sein Blick zuckt im Zimmer umher. »Er war es.« »Wenn du das glaubst, solltest du nicht sämtliche Chancen verpfuschen, ihn festzunageln.« »Ich gehe jetzt. Es ist eine große Entscheidung, das ist mir klar. Schlaf drüber.« »Schlafen?« sagt er und lacht. »Schlafen!« »Ich rufe dich morgen früh an. Aber mir scheint, dass die Entscheidung ziemlich klar ist. Wenn du dich zurückziehst, haben wir noch eine Chance, Coughlin vor Gericht zu bringen. Dann gibt's kein übles Theater darüber, dass ihm irgendetwas untergeschoben wurde, und du behältst deine Pension.« »Weißt du etwa, mich kümmert meine Pension?« brüllt er. Die Sehnen am Hals treten hervor. Ella sieht ihm unverwandt mit bangem Blick in die Augen. »Kann sein, dass dich das jetzt in deiner Aufregung nicht kümmert, aber das wird sich ändern. Außerdem weiß ich, wie wichtig dir Yvonne Wicker ist. Denk gut nach, Frank. Wenn du dich zurückziehst, lasse ich die Sache auf sich beruhen. Wenn nicht, kommt alles heraus.« Sie geht zur Tür. Es ist mit der längste Gang ihres Lebens, weil sie ständig befürchtet, dass er ihr folgen wird, doch das tut er nicht. Als sie im Flur steht und die Tür geschlossen hat, stößt sie die Luft aus, die sie unbewusst angehalten hat. Sie will gerade den Reißverschluss an der Umhängetasche zuziehen, als sie hinter sich ein lautes Klirren hört. Da ist gerade etwas zerbrochen. Will sie wissen, was es war? Nein, das will sie nicht. Langsam und gefasst geht Ella den Flur entlang. Als sie in ihrem Wagen sitzt, lässt sie den Kopf sinken und weint. Vorhin gab es einen Moment, wenn auch kurz, wo sie wirklich dachte, er könnte sie umbringen.